Genosse Kim Jong-un bekundete sein tief empfundenes Beileid zum Tod von der Frau Ryu Mi-young, Mitglied des Präsidiums und Abgeordnete der obersten Volksversammlung der DVJK und Vorsitzende des Setka der religiösen Chungo-Partei, und schickte am 24. November an den Katafalk der Verstorbenen einen Kranz.